Zitat: Wer nur immer zur Tugend des Gehorsams gelangen will, der muss nicht nur die Befehle des Oberen ausführen, das ist der erste Grad des Gehorsams, sondern er muss dahin gelangen, dass er auch dessen Willen zu dem Seinigen macht oder vielmehr den Seinigen ablegt, um den Göttlichen vom Oberen Angegebenen anzuziehen. Wer sich aber ganz und völlig Gott aufopfern will, der muss außer dem Willen auch seinen Verstand aufgeben. Das ist der dritte und höchste Grad des Gehorsams. Auch das Urteil, so dass, was der Obere immer befiehlt und denkt, dieses dem Untergebenen sowohl recht als gut zu sein scheint. Diejenigen der Unseren, die zu skrupulös sind, können in allen zweifelhaften Fällen ihr Gewissen betreffend sich mit ruhigem Gewissen der Entscheidung ihres Oberen und Rektors überlassen. Die freie Bestimmung über sich und das Seine hat jeder mit wahrem Gehorsam dem Oberen zu überlassen. Zitat Ende. Richtig kennzeichnend auch noch folgende jesuitische Aussprüche diesen Gehorsam, der zu einer vollständigen Selbstentäußerung der eigenen Persönlichkeit führen muss. Zitat: Treten wir in den Orden, so wollen wir beherzigen, dass wir unseren Willen in das Grab legen. Der unvollkommene Gehorsam hat zwei Augen, aber zu seinem Unglück. Der vollkommene Gehorsam ist blind. Seien wir also so, als wären wir gänzlich tot. Eine Leiche sieht nicht. Der Gehorsam ist ein Brandopfer. Er ist eine vollständige Entsagung, vermöge derer sich der Mensch völlig seiner selbst entäußert, um gelenkt zu werden durch die Hand seines Oberen. Wenn das Opfer des Intellekts nicht vollständig ist, kann auch die Ausführung nicht so sein, wie sie sein soll. Zitat Ende. Der Jesuit soll gegenüber seinem unfehlbaren Oberen, an letzter Stelle gegenüber seinem General, den er göttlich zu verehren hat, da Christus in ihm gleichsam gegenwärtig ist, jedes Denken, jeden Willen, jedes Urteil aufgeben und in den Befehlen der Oberen die Befehle Gottes sehen. Ein lebender Leichnam soll, so sprechen es die Satzungen des Ordens ausdrücklich aus, der Jesuit sein. Ihn dazu zu machen, bezwecken Absonderung und Dressur. Der Jesuit muss deshalb seiner Familie, dem Volk und dem Vaterland, denen er durch Geburt und Blut angehört, geraubt werden. Zitat: Ein jeder von denen, welche in die Sozietät eintreten, soll, indem er jenen Rat Christi befolgt, wer seinen Vater verlassen hat, dafür halten, dass er Vater, Mutter, Brüder und Schwestern und was er immer in der Welt hatte, verlassen muss, ja, er glaube, dass zu ihm jenes Wort gesprochen sei: Wer nicht hasst Vater und Mutter und außerdem seine Seele, der kann mein Schüler nicht sein. Dieses furchtbare Wort steht in Lukas 10, 26. Wir Jesuiten erkennen als Geist unseres Berufes, dass wir weder einen Vater noch Verwandte noch ein Vaterland haben, kurz, wir haben nichts auf dieser Welt. Zitat Ende. Furchtbare Worte, die schon ein Jüngling mit warmem Kindesgemüt befolgen muss. Ignaz von Loyola selbst sagt, Zitat: Wer um Christi willen Verachtung der Welt bekennt, hat in der Welt kein Vaterland mehr, das er als das Seinige anerkennt. Zitat Ende. Das 7. Dekret der 21. Generalkongregation gibt als Richtschnur, Zitat: Je kosmopolitischer der Jesuit ist, je weniger nicht nur in der Tat, sondern auch der Gesinnung nach der Jesuit an Vaterland, Volk und Heimat kennt, je gleichgültiger ihm die Staatsform ist, unter der er zufällig lebt, umso mehr nähert er sich dem Ideal des Jesuiten. Zitat Ende. An anderer Stelle lesen wir bei den Bestimmungen über das Wohnen in Jesuitenhäusern, Zitat: Sie müssen überall mit Personen aus anderen Nationalitäten zusammenwohnen, damit sie nicht zum großen Schaden der ganzen Sozietät den Unterschieden der Nationalitäten Eingang verschaffen. Zitat Ende. Endlich führe ich noch den deutschen Jesuiten Meschler an, der 1911 geschrieben hat, Zitat: Die Losung für die Jesuiten lautet: Gehet in alle Welt, wo die Ehre Gottes und das Heil der Seelen euch ruft. Von Beruf aus ist der Jesuit international und kosmopolit. Mit der Heimatscholle an den Füßen ist ein Eroberungsflug durch die Welt gar nicht denkbar. Zitat Ende. Jedes Familien-, jedes Bluts-, jedes Volks- und Vaterlandsgefühl ist in dem Leichnam ertötet. Kein Jesuit kennt ein Vaterland, das den Namen seines Geburtslandes trägt. Es ist dasselbe, wie wir es in der Freimaurerei und in der zweiten und dritten freimaurerischen Arbeiterinternationale sehen, deren Vertreter sagen, ich kenne kein Vaterland, das Deutschland heißt. Empörung lösen diese Worte der Marxisten in nationalen Kreisen aus, die gleiche Entrüstung über die Vaterlandslosigkeit der Jesuiten hört man nicht. Damit nun das, was der Orden erstrebt, lebende, volks- und vaterlandslose Leichname zur Verfügung der Gottheit, dem Jesuitengeneral zu stellen, auch wirklich geschaffen wird, werden die Mitglieder nach dem von Ignaz von Loyola herausgegebenen Anweisungen einer Dressur unterworfen, die nachstehend in einer besonderen Abhandlung geschildert wird. Diese Dressur soll die Seele des Jesuiten zuverlässig morden. Ein Hilfsmittel hierzu ist dem Jesuitenorden eine bis ins Einzelne geregelte gegenseitige Überspitzelung und Bewachung des Ordensmitgliedes. Er übertrifft hierin in Schamlosigkeit die Freimaurerei beträchtlich. Der Jesuitenorden gibt die eingehenden Anweisungen hierfür und bestimmt unter anderem, Zitat, dass alle seine, des Jesuiten Mängel und Gebrechen, überhaupt alles, was an ihm beobachtet und wahrgenommen worden ist, durch jedermann, der es außerhalb der Beichte erfahren hat, dem Oberen angezeigt wird. Zitat Ende. Gegen dieses Spitzelsystem könnten doch in der Seele noch ehrliebender Jesuiten Bedenken entstehen. Darum schreibt der Jesuit Hofheus, Zitat, seinen bittersten Hass zeigt Satan gegen die heiligste Regel der Denunziation. Unser heiliger Vater Ignatius habe die Regel festgelegt und in unserer Gesellschaft das scheußliche Verbrechen der Verräterei zu begünstigen. Zitat Ende.